HR2 Kultur. Archivschätze. Heute mit einer Reise nach Venetien im Jahr 1957. Der Schriftsteller Georg Dickenberger wurde 1913 in Frankfurt geboren. Er war auch Maler und Grafiker und hat in den 1950er Jahren die Künstlergruppe Quadriga in Frankfurt mitbegründet. Hier lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 2004. In den 1960er bis 1980er Jahren arbeitete Georg Dickenberger auch als Rundfunkreporter für den Hessischen Rundfunk. Im Jahr 1957 reiste er nach Venetien. Er besucht das Dorf Meolo. Von der Mittagshitze bis zur Nacht. Es entsteht trotz Sprachbarrieren das lebendige Porträt eines Ortes, in dem die Menschen noch Selbstversorger sind oder in der Landwirtschaft arbeiten. Maisfelder rahmen den Ort, dazu Weinstöcke, Melonen, Feigen und Agaven. Es entsteht ein akustisches Bild mit Originalstimmen der Dorfbewohner, Kinder- und Kirchengesang, sogar mit Tierstimmen. Und natürlich, der Reporter wird auch zu Tisch gebeten. A tavola. Im Nordosten Italiens, dem festländischen Italien also im Gegensatz zu der eigentlichen Apenninhalbinsel, liegt Venetien. Die Po-Ebene und die venezianische Ebene sind die einzigen bedeutenden Flachlandgebiete Italiens. In der Provinz Venedig, die vom Meer und von den Provinzen Padua, Treviso und Udine begrenzt wird, liegen kleine Dörfer, die im Gegensatz zu den von Fremden hauptsächlich besuchten Dörfern und Städten etwa des Gardasees ihr eigenes Gesicht ursprünglich bewahrt haben. Zwar sehen die Siedlungen an den oberitalienischen Seen und im Gebirge mit ihren Limonen, Zypressen und Pinien für unsere Begriffe italienischer aus, aber man begegnet in ihnen auf Schritt und Tritt den vielen Fremden, die sich hier für ein paar Wochen niedergelassen haben. In den unscheinbaren Dörfern der Ebene hingegen gibt es nur Italiener. Eines dieser Dörfer in der Provinz Venedig ist Meolo. Mucci mucci mucci mucci mucci mucci tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui tui. Mucci mucci mucci mucci mucci tui tui tui tui tui tui tui. Ich bin in Meolo, in einem kleinen italienischen Dorf, und die Frau des Silvio Cadamuro hat ihre Katze gerufen. Es hat lange gedauert, bis ich gerade dieses Dorf gefunden habe. Ich bin von Enzo Wolf, den ich in Porta Marghera traf, in der Alloggi Roma, die dicht an der Autostrada liegt. Ich bin, wollte ich sagen, von Enzo eigentlich nach Monastir geschickt worden, zu seinem Schwager, dem Gino Vicino. Aber als ich nach Monastir kam, über Treviso und dann in Richtung San Donato di Piave, da war der Vicino nicht zu Hause, und weil ich kein Italienisch spreche, redeten wir mit Händen und Fingern aneinander vorbei, die Frau des Gino und ich. So viel hatte ich freilich begriffen, dass in Monastir kein Unterkommen war, und so bin ich die paar Kilometer am Fluss entlang weiter nach Meolo gefahren. Ich kam am Freitagmittag an. Vor dem Ausgang des Dorfes Meolo ein Bauernhaus. Früher einmal wird es weiß gewesen sein. Jetzt ist die Farbe abgeblättert, es ist grau und fleckig. Das Haus ist flach und lang gestreckt, wie fast alle Häuser im Dorf. Es hat eigentlich nur ein Erdgeschoss, denn die winzigen Fenster dicht unterm Dach gehören wohl zum Speicher. Die Fensterläden davor hängen schief, nur in einer Angel. Das Holz ist alt, von der Sonne und vom Wind ausgedörrt und grau. 1, 2, 3, 4, 5 gemauerte Bögen bis unters Dach reichend, hoch wie Kirchenportale, hinter denen der getrocknete Mais, das Heu und die Bohnen gelagert sind. 2 Fensterbögen, ein Bogen als Haustüre, die ganze Längsseite des Hauses ist eine einzige Loggia, in der sich das Leben der Bewohner abspielt. Hier wird gegessen, gewaschen, die Kinder spielen hier und die Alten rauchen ihre Pfeife. Vor dem Haus, nach der Straße zu, wächst ein wenig Mais. Er ist reif. Die Kolbenblätter sind gelb und trocken. Rechts davor ist ein großes Feld voller Sonnenblumen. Ein paar hundert Meter weiter steht ein anderes Haus. Es ist ganz rot angestrichen, in der Farbe Venetiens. Soweit der Blick dann reicht, Mais, Bohnen, Wein, Sonnenblumen und immer wieder Mais. Reifer Mais und Mais aus der zweiten Saat, der noch grün ist. Felder von einem Ausmaß, das von Meolo reicht bis Monastir, von Monastir bis San Biagio und weiter durch die ganze Provinz Venetien. Diese kleine Glocke hörte ich, als ich über die Piazza in Meolo ging, hinüber zum Albergo, dem einzigen Gasthaus in Meolo. Und hier hörte ich auch zum ersten Male etwas von der Signora, der Dreina. Sie soll Deutsch sprechen, und überdies wird sie, die Herrin, mir am besten all das sagen können, was ich wissen will. Und ich will vieles wissen. Das können Sie sich denken, Signore. Ich will wissen, wie groß das Dorf ist, wie viele Leute darin wohnen, wie sie leben, was sie arbeiten und wie überhaupt der Tag in einem Dorf Oberitaliens verläuft. Ich erkläre das einem alten Mann und er nickt und sagt, Sissi, das alles wird am besten sagen können die Signora. Und wo wohnt sie, frage ich, wo wohnt die Signora Dreina? Eh, in der Villa, wenn Sie hier aus der Trattoria treten und dann nach links gehen. Aber warten Sie, ich zeige es Ihnen. Die Italiener sind höfliche und liebenswürdige Leute. Der Alte ruft einen jungen Mann, sagt ihm etwas und dann begleitet mich der Junge zur Villa Dreina. Die Signora, erfahre ich dort, wird erst am Abend da sein. Es ist sehr heiß jetzt, mittags um 3 Uhr. Also gehe ich zurück zur Trattoria und in mein Zimmer hinauf. Auf der Straße ist jetzt kein Mensch mehr. Man sitzt im Inneren der Häuser, da, wo es kühl ist. Erst abends wird es im Dorf wieder lebendig werden. Im Zimmer ist es dunkel und kühl. Die Läden, grün gestrichene Fensterläden, sind zu den ganzen Tag über. Das ist in ganz Italien so. Es ist zu heiß. Wenn man den Laden aufstößt... Das Haus gegenüber liegt grell beleuchtet. Es ist langgestreckt und hat nur ein Stockwerk. Bis zur Höhe der Fenster ist es mit Wein bewachsen. Um die Blätter herum ist die Mauer bläulich. Das kommt vom Spritzen der Weinstöcke mit Kupfervitriol. Das Dach des Hauses, flach, hat rostrote Hohlziegel wie alle Dächer in Meolo. Links vor dem Haus steht ein Feigenbaum mit großen Früchten. Die Blätter sind fast schwarz, sie glänzen metallisch. Vor der Tür wachsen Agaven. Nach rechts kann der Blick frei über das Land gehen. Mais wächst da, Bohnen, Melonen, knallrote Tomaten, Wein natürlich, aber Weinstöcke, die eigentlich Weinbäume sind. Man kann unter ihnen hindurchgehen. Dann viele Büsche und Bäume. Dazwischen glänzt weißes Mauerwerk. Der Himmel ist von einem seltsamen Blau. Das Land mit den satten Pflanzen wirkt nicht eigentlich grün, es scheint mehr ins Graue zu spielen. Der Wind, der vom nicht allzu weit entfernten Meer herüberweht, zeigt die Unterseite der Blätter. Über den Hof unten läuft eine Frau mit breitem Strohhut. Der Bauer trägt irgendwelche grünen Pflanzen in den Stall, er hat eine Sichel in der Hand. Sie sieht aus wie ein Haumesser. Ein junger Mann kommt aus einer Tür mit einer Angel. Er wird fischen gehen im Meolo-Fluss. Aus der Trattoria unten hört man ein paar Stimmen, die Hühner gackern, ein einzelnes Motorrad fährt auf der Landstraße. Das ist alles. Das Land hält mittags Ruhe. Am Abend gehe ich wieder zur Villa Dreina. Diesmal ist die Signora da. Sie ist liebenswürdig wie alle Leute, die ich in Meolo besucht habe. Auf dem Tisch steht Wein, eine Schale mit weißen, frischen Feigen, die sehr süß sind. Und dann lässt die Signora noch eine große Wassermelone holen, die aufgeschnitten wird und deren Fruchtfleisch so eiskalt auf der Zunge zergeht, dass die Hitze, die auch jetzt am Abend noch über Meolo liegt, plötzlich leichter zu ertragen ist. Das Fenster, nach dem Garten zu, ist offen. Man hört die Grillen. Die Signora, so stellt sich heraus, ist eine Gutsbesitzerin. Ihr gehört sehr viel von dem Land um Meolo. Sie bebaut es freilich nicht selber, sie hat es verpachtet. Die Pächter, Die Halbbauern müssen den Gutsbesitzern ungefähr die Hälfte der Ernte abliefern. Außerdem zu bestimmten Zeiten und Anlässen Truthähne, Enten, Gänse und Rebhühner. Aber das machen sie nicht gerne, sagte die Drina. Sie essen sie lieber selber. Morgen, wenn es hell ist, will mir die Signora ihre Speicher zeigen mit dem Mais und den Bohnen von der letzten Ernte. Wir verabreden auch einen Besuch beim Bürgermeister, beim Pfarrer und bei den Pächtern. Als ich zur Trattoria zurückgehe, begleitet mich im Dunkel der grelle Gesang der Zikaden. Es hört sich an, als sängen da in der Dunkelheit Scharen von Vögeln. So viele Grillen sind es. Vor der Trattoria ist es jetzt sehr lebendig. Die Männer sitzen und stehen herum, man trinkt seinen Wein, seinen Espresso oder farbige Limonaden. Der Fernsehapparat im Nebenraum ist eingeschaltet. Beim Friseur, der neben der Trattoria wohnt, ist Licht. Er rasiert und schneidet Haare. Die Läden, die mittags alle zu waren, sind jetzt um 9 Uhr offen und werden es auch bis Mitternacht bleiben. Frauen und Mädchen freilich sind nicht vor oder in der Trattoria. Sie gehen auf der anderen, der dunkleren Seite mit den Kindern spazieren, die Straße hinauf und hinab am schmalen Fluss entlang. Ich frage meinen Wirt, ob es noch etwas zu essen gibt. Ja, freilich, was dächte ich denn, es sei ja erst 9 Uhr. Und da kann man selbst in Meolo auf dem Dorf also noch alles haben. Comandi, c'è pasta asciutta, burro, il burro, al sugo, così minestra in brodo, pollo arrosto, pollo in umido, uccelli con poettina calda, insalata verde e insalata di pomodoro. Hühner, Kalbfleisch, Salat, Spaghetti, Tomaten, Wein, Kaffee, Liköre, das alles hat er und er ist bereit, sofort mir ein reichhaltiges Mahl auf das Feinste zuzubereiten. Und schon hat er sich die Schürze umgebunden und nach seiner Frau, der Mama, gerufen. Aber nein, ich will ja gar nicht so viel. Ein Teller Spaghetti mit geriebenem Käse und Tomaten genügt mir. Ich habe es im Dorfwirtshaus von Meolo genauso gut zubereitet bekommen wie im feinsten Restaurant in Arco, dieses Nationalgericht, die Pasta Asciutta. Gegen 1 Uhr des Nachts wird es in Meolo ruhig. Da geht man schlafen. Es ist jetzt auch kühl und man spürt deutlich, dass das Meer nur etwa 20 Kilometer weit entfernt ist. Am nächsten Morgen gehe ich mit der Signora zum Bürgermeister. Er residiert, man muss es in diesem Falle schon so sagen, in einem regelrechten Palazzo. Dieses Dorf ist schon sehr alt, der Bürgermeister sagt es. La Costituzione del Comune di Meolo in provincia di Venezia risale all'anno 1500 circa. Il suo territorio di chilometri quadrati 26 dista dal capoluogo di provincia circa 35 chilometri. Er spricht vom Jahre 1500. Da gab es das Dorf Meolo schon. Der Palazzo, das heutige Rathaus, war damals der Land- und Sommersitz des Grafen Capello. Das war einer der venezianischen Adligen, die in der Provinz den Sommer verbrachten, wenn sie vor der Hitze und dem Gestank der Lagunen Venedigs fliehen mussten. Die Gemarkung von Meolo, so sagt der Bürgermeister weiter, umfasst ein Gebiet von 26 Quadratkilometern. Es liegt 35 Kilometer von Venedig entfernt. Im Dorf und in den im weiteren Umkreis verstreut liegenden Pächterhäusern wohnen 6000 Leute. Zwei Drittel sind Pächter, Halbbauern also und deren Familien. Dann gibt es ein paar kleinere Grundbesitzer und der Rest sind Land- und Industriearbeiter. Operai dell'industria occupati negli stabilimenti di Mestre, Porto Marghera. Es gehen immer mehr Leute in die Fabriken von Mestre und Porta Marghera, dem großen Industriegebiet vor Venedig. Sie verdienen dort mehr, als wenn sie auf dem Land bei den Pächtern arbeiteten. Und sie wollen eben auch, so sagt die Signora, keine Polenta mehr essen, sondern alle Tage Brodo. Polenta ist ein Maisgericht und Brodo ist Fleischbrühe. Damit die Arbeiter also Fleischbrühe essen können, damit sie überhaupt einmal dazu kommen, mit ein wenig Geld zu leben, deshalb fahren sie mit dem Omnibus auf den guten Straßen morgens um 6 Uhr in die Industriewerke, nach Marghera, nach Mestre und nach Treviso. Spät am Abend kommen sie dann nach Meolo zurück. Der Bürgermeister hat uns dann noch die romanischen Fresken gezeigt, die in einem Saal und im Treppenaufgang freigelegt worden sind. Sie sind sehr schön und der Bürgermeister ist sehr stolz, als ich sie gebührend bewundere. Der Palazzo steht übrigens unter Denkmalschutz. Wir verlassen das Rathaus, da begegnet uns ein jüngerer Mann. Die Signora spricht ihn an und er erklärt mir dann: Io sono maestro del luogo. Ich bin der Lehrer von Meolo, heißt das, und als ich ihn frage, ob er denn am Morgen keine Schule zu halten habe, sagt er: Adesso sono in ferie. Le scuole qui da noi si chiudono alla fine di maggio e rimangono chiuse fino al primo di ottobre. Al primo di ottobre si riaprono. Jetzt ist September. Die Kinder haben Ferien von Mai bis Oktober. Sie sind jetzt alle in den Bergen, denn hier in der Ebene ist es viel zu heiß für sie. Und dann trägt der Lehrer mir noch einen Gruß auf an die Lehrer in Deutschland, den ich hiermit ausgerichtet habe. Auf dem Weg zur Kirche, wir wollen zum Pfarrhaus und zu Don Cesare, kommen wir an einem Hof vorbei, in dem ein Pächter der Signora wohnt. Die Bäuerin ruft gerade ihr Federvieh zusammen und die Signora sagt mir, was da gerufen wird. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Buce, buce, buce, buce, buce, buce, buce, buce. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Viri, viri, viri, viri, viri, viri, viri, viri, viri. Pi, pi, pi, war der Lockruf für die Hühner. Viri, viri, viri, viri für die Enten. Buche, buche, buche, buche für die Gänse. Bing, bing, bing, bing für die Truthähne. Und dann ist da, wie in fast jedem Hof übrigens, ein schön gemauerter Ziehbrunnen mit einem kleinen Dach über dem Kettenbalken. Und ein junges Mädchen muss, weil wir wissen wollen, wie das Wasser schmeckt, einmal mit der Kette und dem Eimer Wasser heraufholen. Butter dentro l'acqua. Hinter dem Haus, vor den großen Maisfeldern, ist eine betonierte Fläche. Da sind ein paar Leute, Bauern, die reinigen mit einer Maschine Bohnen, dicke, große Bohnen, die für den Winter eingelagert werden sollen. Gut. Wenn die richtige Saison ist, da wird die ganze Plane mit Bohnen ausgedehnt. Dann werden sie gedreschen mit den Dreschschlägeln, dann gereinigt mit der Maschine, dem Burrato. Die Bauern, alles Pächter des Signora, reden lebhaft miteinander. Sie reden, wie die Bauern in aller Welt, vom Wetter und von der Ernte. Contadino. Aveva sempre fatto contadino? Mesadro, sì. Sempre? Sempre. E quanti campi aveva? Adesso abbiamo 18, 28, 28 campi, insomma, sarebbe ettari. 14 ettari. 14 ettari. Die Signora übersetzt mir ein bisschen von dem, was die beiden miteinander geredet haben. Der Bauer, der vorher gesprochen hat, arbeitet Erde 25 Campi, sagt man Erde. Er hat dieses Jahr wenig Weizen geerntet, denn es war zu kalt dieses Jahr. Er erntet auch Trauben. Quanti Quintali? Die Uva. 260 Quintali. 160 Zentner Trauben. Quanto grano turco? Sui 50 per ettaro. 50 Zentner per Hektar Mais. Das wird er verkaufen, aber leider sind die Preise sehr nieder. Die Tiere haben einen schönen Preis. Auch Gras ist genug für Heu zu machen. Sonst ist es etwas mager. Soltanto dice che i prezzi sono bassi. Prego domandare come mai, perché opinio che 25 Campi Land bebaut dieser Bauer. Campo heißt Feld, man rechnet in Italien nach Campi. Ein Campo sind 5200 Quadratmeter. Der Bauer hat also ungefähr 12,5 Hektar Land in Pacht. Es ist ein lebhafter alter Mann mit schlohweißem Haar. Er trägt ein weißes Hemd. Die Arme und der Kopf sind von der Sonne braun gebrannt, fast schwarz. Auf dem Kopf hat er den üblichen breiten Strohhut, ohne den man hier im Sommer wohl nicht auskommt. Aus dem Schatten, den der Hut über den oberen Teil des Gesichtes wirft, blitzen die schwarzen Augen unter dichten Augenbrauen. Er ist sehr beweglich, dieser Mann, mit guten Manieren, höflich und zuvorkommend. Aber man spürt, dass er sehr sicher ist in seinem Bereich und sich nichts vergeben will. Als ich ihm für seine Auskünfte danke, reicht er mir die Hand und verbeugt sich mit einer Grandezza, die man auch beim einfachsten Mann in Italien antrifft. Bei der Gelegenheit übrigens erkundige ich mich nach etwas, was ich all die Tage über vermisst habe, nach dem Singen. In Deutschland meint man doch, dass die Italiener den ganzen Tag singen und trällern. Vor 30, 40 Jahren ersammeln sich die Bauern und sangen die Lieder vor der Haustüre. Aber heute, sagt sie, heute singt es nur noch aus dem Radio. Allerdings, die Bambini, die Kinder, die singen immer und überall. Hören Sie nur. Pescatore, pescatore, tu che peschi le balene, tu non hai punto cuore, le sirene, se tu lo fai, ti vorranno tanto ben, i pesciolini piangono tutti poverini. E ti chiedo, per favore, di cambiare un po' il tuo mestiere. Nun, das ist also wie bei uns in Deutschland auch, sage ich. Man singt bei uns ja auch nicht mehr am Brunnen oder unter der Linde. Und dann gehen wir, die Signora und ich, zur Kirche und zum Pfarrer. Er heißt Don Cesare. Meolo, dal nome del fiume che lo attraversa, risale al 1100. La sua chiesa dedicata a San Giovanni Battista, nella forma attuale, risale al 1700 e di stile romanico. Er ist stolz auf seine große Kirche. Im Jahr 1100, sagt er, war hier schon eine Kapelle, die, wie das heutige Gotteshaus, Johannes dem Täufer geweiht war. Die Kirche, vor der wir stehen, wird aus dem 17. Jahrhundert stammen. Das Deckengemälde ist von Gian Domenico Tiepolo, einem Sohn des großen Barockmalers, der ja im nahen Venedig lebte. Don Cesare lädt uns ein, am morgigen Sonntag seine Kirche zu besuchen. Am Sonntagmorgen ist auf dem großen Kirchplatz halb Meolo versammelt. Die Frauen alle mit schwarzen Schleiern über dem Haar und die Männer trotz der Hitze in dunklen Anzügen. Die Frauen müssen in der Kirche den Kopf bedeckt haben. Ich sehe viele kleine Mädchen, Kinder von 4 Jahren, die sich ein Taschentuch übers Haar legen, ehe sie hineingehen. Das Pfarrhaus neben der Kirche ist weit offen. Wer Lust hat, geht hinein und setzt sich in der großen Diele auf die Bänke und Stühle. Man unterhält sich. Viele Männer sitzen hier, sie warten, bis die Frauenmesse aus ist. Dann kommt Don Cesare aus der Kirche und treibt ein paar Männer an die Glockenseile. Und während die Messe zu Ende geht, fährt vor der Kirche schon der Eisverkäufer vor. Die Läden, in denen man Makaroni und Käse kaufen kann, die anderen, in denen es Ansichtskarten und Tabak gibt. Der Metzger, der Bäcker haben auf, alle Geschäftsleute von Meolo machen sich bereit. Denn jetzt, wenn die Kirche aus ist, kommen die, die wochentags auf dem Land draußen arbeiten, die Pächter, deren Häuser im weiteren Umkreis von Meolo stehen, um einzukaufen. Und dann ist die Messe zu Ende. Die Frauen kommen heraus und vom Turm tönt das volle Geläut der Glocken über das heiße, flache Land mit den vielen gelben Maisfeldern, den Rebstöcken, den Melonen und den roten Tomaten. Auch über die weißen Straßen mit den blauen Baumschatten, die zwischen dem Grün hindurchführen, und über den kleinen Fluss, der die Ebene träge durchschlängelt, den Fluss Meolo, nach dem dieses Dorf in der Provinz Venedig genannt ist. Sie hörten eine Reportage aus dem Jahr 1957. Autor war der Schriftsteller, Maler und Rundfunkreporter Georg Dickenberger. Wundern Sie sich nicht, die Länge war, anders als in unseren Archivschätzen sonst, kürzer, nämlich nur 25 Minuten. Es sprachen Walter Hilsbecher und Götz von Langheim. Das war unser Archivschatz heute. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.